Kundgabe 3613. Empfangen durch Bertha Dudder am 25.11.1945. Gottes Wort. Himmelsbrot. Fleisch und Blut. Fortlaufend wird euch die Gnade zuteil, das Wort Gottes entgegennehmen zu können, das Gott in seiner Liebe zu euch zur Erde leitet, um euch zu helfen in jeder Gefahr des Leibes und der Seele. Und da ihr also ständig den Beweis seiner Liebe empfanget, soll euer Streben nur darauf gerichtet sein, euch dieser Liebe würdig zu zeigen. Ihr sollt einen gerechten Lebenswandel führen, euch befleißigen in Werken uneigennütziger Nächstenliebe. Ihr sollt demütig, sanftmütig und geduldig sein, barmherzig, jedem in Not befindlichen Mitmenschen gegenüber. Ihr sollt friedfertig nebeneinander leben und Gott ständig die Ehre geben, ihn zu eurem Führer erwählen. Ihr sollt bewusst an eurer Seele arbeiten, auf dass auch ihr zur Liebe werdet, um mit der ewigen Liebe euch vereinigen zu können. Gott gibt euch sein Wort. Er lässet euch nicht darben, sondern speiset euch fortgesetzt mit dem Himmelsbrot, das euch die Kraft gibt, zu wandeln nach Gottes Willen. Und diese Gnade sollt ihr allzeit erkennen und dankbar sein, denn sein Wort ist auch ein Beweis seiner Gegenwart, weil er selbst das Wort ist und also im Wort zu euch herniedersteigt. Darum lasset ihn nicht vergeblich an euer Herz pochen, so er Einlass begehrt, so er euch sein Wort bringen will und nur geöffnete Ohren und Herzen benötigt, auf dass sein Wort wirksam werden kann. Ihr, die ihr sein Wort direkt empfanget, suchet auf die Mitmenschen einzuwirken, gebet ihnen Kunde von seiner übergroßen Liebe und von seinem Verlangen, in eure Herzen einziehen zu können. Suchet sie zu bewegen, die Tür des Herzens weit aufzumachen, auf dass er ungehindert Eingang findet und auch sie beglücken kann mit seinem Wort, das direkt empfangen unermesslichen Segen und Gnadenschatz bedeutet für den Empfänger. Horchet, was er zu euch spricht, und bewegt es in euren Herzen und lasset sonach die große Gnadengabe an euch wirksam werden. Lasset euch sättigen vom Himmelsbrot, das väterliche Liebe euch bietet, und tretet in innige Berührung mit dem, der das Wort selbst ist, der euch sein Fleisch und sein Blut darbietet. Sein Wort und mit ihm die Kraft. Es ist Himmelsnahrung, die euch zugeht und die darum die köstlichste Speise ist, die ihr empfangen könnt, die jegliche Schwäche von euch nimmt und euch fähig macht, alles Schwere auf Erden zu überwinden, die nicht zu vergleichen ist mit irdischer Speise, denn sie stärkt und erquicket nicht nur den Körper, sondern auch die Seele und gibt ihr Kraft, sich zu entfalten, sich zu einen mit dem Geist in sich und dadurch den Zusammenschluss zu finden mit dem Vatergeist von Ewigkeit, von dem sie einst ausgegangen ist und zu dem sie wieder zurückkehren soll. Gott selbst rufet die Seele durch sein Wort, er gibt ihr Kraft durch sein Wort und er verbindet sich mit ihr durch sein Wort, weil er selbst das Wort ist von Ewigkeit und also im Wort zu den Menschen kommt, die hungern und darben und Kraft und Stärkung benötigen und begehren. Denn seine Liebe ist unendlich, sie gilt seinen Geschöpfen bis in alle Ewigkeit. Amen.